In meinem Viertel gibt es keine Open Mic Session. Wir lassen Gangster-Rapper Blei fressen. Das ist Real Talk. Die kleinen Jungs üben Special Moves, Tekken 4. Und die Großen überfallen hier den Apple Store. Das ist die Straße, Junge, das ist kein Twitter-Beef. Ich stell die Fotzen-Rapper ruhig, so wie Ritalin. Ich hab den CCN Gangster-Flavor. Ihr seid keine Dealer, ihr seid Entertainer. Du bist Gangster, wieso hängst du da mit Spitzen rum? Wieso hängt kein AMG-Schlüssel an deinem Schlüsselbund? Ich bin der einzig Wahre, ihr seid alle Hochstapler. Junge, ich bin deines Vaters, Vaters Großvater. Ich verlasse so wie Zinedine das Feld. Du bist nur ein Keck, der wenn er rappt, die Stimme tiefer stellt. Hab den Blueprint geliefert, ihr wollt abpausen. Wer soll euch diese Scheiße abkaufen, ihr Kackhaufen? Es ist Gangfight, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr habt alle keine Eier, wenn der Beat nicht mehr läuft. Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr seid Fotzen, wenn der Beat nicht mehr läuft. Yeah, es ist Gangfight, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr habt alle keine Eier, wenn der Beat nicht mehr läuft. Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr seid Fotzen, wenn der Beat nicht mehr läuft. Yeah. In meinem Viertel gibt es keine Open Mic Session. Bei uns ist Undercover Kripo Polizei Action. Es ist Tag aus Tag ein Vendetta. Junge, ich bin Gangster und ich mag keine Rapper. Wo ich herkomme, klären wir Dinge nur von Angesicht zu Angesicht. Komm mal ins Café und zeig, was für ein Mann du bist. Internet Rambos. Was ist ne Fotze mit nem Gramm Koks? Nur ne Fotze mit nem Gramm Koks. Was ist schon Rap? Rap ist nichts, wenn du nichts bist. Ihr seid alle nichts und darum dreht das Business sich um mich. Yeah, fick dein Facebook-Profil, Junge. Du bist nicht real, Junge. Lass die Straße aus dem Spiel, Junge. Und ich scheiß auf eure Interviews, ihr Dreckslügner. Meine allerbesten Freunde, es sind 6 Brüder. Die Fotzen wollen Geld verdienen mit meiner Story. Ich bin King auf den Straßen, für immer. Sonny. Es ist Gangfight, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr habt alle keine Eier, wenn der Beat nicht mehr läuft. Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr seid Fotzen, wenn der Beat nicht mehr läuft. Yeah. Es ist Gangfight, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr habt alle keine Eier, wenn der Beat nicht mehr läuft. Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ihr seid Fotzen, wenn der Beat nicht mehr läuft. Yeah. Für deutschen Rap. Flex, ab jetzt heißt es Gangster-Rap. Wozu soll ich jetzt auch nett sein? Ich schon mit deinen Arsch. Jetzt kommt meine Zeit, siehst du, wie ich auf dich kacke. Flex, ich bin zu hart für deutschen Rap. Flex, ab jetzt heißt es Gangster-Rap. Wozu soll ich jetzt auch nett sein? Ich schon mit deinen Arsch.